Die wahren Antagonisten. Wir, die Autoren dieses Buches, haben lange darüber nachgedacht, wie das Konzept der Heldenreise mit der Menschheitsgeschichte vereinbar ist, bis wir endlich begriffen haben, wo unser Fehler lag. Wir haben den Menschen immer als Protagonisten einer Geschichte begriffen. Was aber, wenn er bis heute eine ganz andere Rolle gespielt hat? Schauen wir noch ein letztes Mal zurück auf die Ilias, diese vielleicht größte Geschichte der westlichen Welt. Was ist ihr Thema? Die Gewalt, meinte die französische Philosophin Simone Weil in ihrem Essay »Die Ilias« oder »Das Poem der Gewalt«. Die Gewalt macht jeden, der sie erleidet, zum Ding. So unerbittlich wie die Gewalt vernichtet, so unerbittlich berauscht sie den, der sie besitzt oder zu besitzen glaubt. Im Rausch der Gewalt vernichtet der Mensch heute seine eigene Lebensgrundlage in rasendem Tempo. Das Ergebnis sind zerstörte Landschaften und, schlimmer noch, unabsehbare Eingriffe in komplexe Ökosysteme, deren Folgen wir noch lange spüren werden, sprich Ewigkeitskosten, wie es der Philosoph Wolfram Eilenberger ausdrückt. Wenn der Mensch als Held also entwurzelt wurde, oder besser, sich auf dem Irrweg namens Ausbeutung selbst entwurzelte, um hemmungslos von den Ressourcen des Planeten zu zehren, dann wäre der logische nächste Schritt, umzukehren und einen anderen Weg zu bestreiten. Einen Weg, der bereits im Menschen selbst angelegt ist. Die machbaren Lösungen sind durchaus schon in der menschlichen Geschichte ersichtlich, wenn man nur die eigene Rolle darin richtig begreift. Doch solange man gewaltvoll agiert, bleibt man blind. So löscht der Krieg jede Vorstellung eines Zieles aus, schreibt Weil, auch die eines Kriegsziels. Er löscht sogar den Gedanken aus, den Krieg zu beenden. Der Kopf müsste nachdenken und einen Ausweg finden, hat aber jede Fähigkeit verloren, irgendwelche Überlegungen anzustellen, die in diese Richtung gehen.